Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Des Mannes bestes Stück. Wie muss des Mannes bestes Stück eurer Auffassung nach beschaffen sein? Wie wichtig ist die Größe? Wer von euch leidet unter einem zu großen oder unter einem zu kleinen? Sollte er beschnitten sein? Und was habt ihr, die Männer, mit ihm schon alles angestellt? Also wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden über dieses beste Stück, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und wir fangen mit einer Frau an. Jetzt bin ich gespannt. Mit Manuela, und die ist 27 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja, Manuela. Zu diesem Thema. Du. Ja. ja gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ist doch völlig egal. Ja, auf jeden Fall möchte ich dir erstmal ein ganz großes Kompliment machen. Das fängt schön an, vielen Dank. Ja, weil ich bin unheimlich ein Fan von deiner Sendung. Aha. Und zu dem Thema würde ich sagen, ich war immer der Meinung, dass je größer das Teil von dem Mann, umso besser, ne? Umso besser. Ja, aber ist nicht. Ist nicht? Ist nicht, also von meiner Person jetzt, ne? Also du warst aber lange dieser Auffassung. War ich, ja. Und bist dann eines Besseren belehrt worden. Ja. Erzähl. Ja gut, also das war, es war ein Weißer, es war unheimlich groß, lang, was weiß ich, wie immer. Ja, wie lang? Wir müssen uns das genau jetzt vorstellen. Gut, also ich habe mal vom Schwarzen in der Zeitung gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie lang der war, und der war in der Sache jetzt, ne? In der Sache? Ja, in der Länge jetzt von dem Schwarzen, ne? Ja, so lang wie von dem Schwarzen. Ja. Also es gibt ja diese Rekordzahl von einem Pornodarsteller. Ich glaube jetzt mal nicht, dass du so einen weißen Mann kennengelernt hast von 50 Zentimeter. Nein. Nein, auf keinen Fall, nein. Sagen wir 30? Ja, gut. Einigen wir uns auf 30. Ja, genau. So es war schon sehr beeindruckend. Oh ja. Ja, okay. Ich habe mich auch ziemlich erschrocken. Du hast dich erschrocken? Ja, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Aha. Und da habe ich mich natürlich gefreut, ne? Hast du erst mal gedacht, fängt auch gut an, ne? Genau, ja. Nach dem ersten Schreck hast du gedacht, klasse. Jetzt geht's zur Sache. Genau, ja. Aber? Aber, wie soll ich sagen, also, es tat unheimlich weh, weil ich gedacht habe, er kommt mich gleich zum Hals raus. Ja, ja. Also es war heftig, ne? Ja. Also damit habe ich nicht gerechnet. Also es hat unheimlich... Das heißt, dass du gar keine große sexuelle Lust dabei denn empfunden hast, im Gegenteil. Nein, es hat eher weh getan. Mhm. Ja, hat er sich denn, ich meine, das ist natürlich das Problem vieler Männer, die ein bisschen größer ausgestattet sind, das hätte sich ja auch nur ein bisschen auf dich einstellen können und ein bisschen vorsichtiger sein können. Hat er nicht so gemacht? Nein, hat er nicht. Ja. Also er war ziemlich, jetzt mal ausgedrückt, wild, ne? Wild, ja. Und du Arme musstest leiden. Oh ja. Und hattest Angst, dass irgendwas kaputt geht. Ja, echt, das hatte ich wirklich, weil es hat unheimlich weh getan. Also war nichts mit Orgasmus und so? Nee. Nein. Nein. In der Sache nicht, nein. Ja, und seitdem hast du die Nase voll von Männern, die zu groß bestückt sind. Ja. Wie ist denn deine Idealgröße? Wie hast du es denn am liebsten? Also, die Größe kann ich dir jetzt nicht sagen, ne? Aber ich habe jetzt einen Freund, also von meiner Ansicht jetzt ist es normal, ne? Nicht klein, nicht so groß, in der Mitte jetzt, ne? Ja, so ungefähr. Wie ein Kugelschreiber. Oder ein bisschen größer. Bisschen größer. Mhm. Also vielleicht so um die 17, 18 Zentimeter. Ja, eher 20 würde ich sagen. Eher 20, ja, das ist auch schon ganz nett. Das ist dein Maß. Ja. Damit kommst du zur Rande. Ja, auf jeden Fall. Und damit kriegst du deine optimale Lust. Ja. Ja. Es ist wunderschön mit ihm. Also, jetzt ist es natürlich so eine Sache, falls du mit ihm mal irgendwann nicht zusammen sein solltest, was ich natürlich nicht hoffe. Nein, ich auch nicht. Checkst du denn die Männer schon vorher ab? Könnte der groß, könnte der nicht groß? Nein, das mache ich nicht. Das machst du nicht. Nein. Also du gingst dann doch wieder ein Risiko ein, da wieder einen sehr gut bestückten Mann zu haben. Ja. Ja. Weil ich gehe eher nicht direkt vom Aussehen her, sondern vom Charakter, ne? Hast du denn einen Trick, darüber sollten wir heute Nacht auch reden, vielleicht können die anderen Leute da vielleicht auch was zu sagen. Kann man einem Mann ansehen, ob er einen großen Penis hat oder nicht? Also wenn er angezogen ist? An irgendwelchen Merkmalen mit der Nase, das glaube ich funktioniert nicht so richtig, ne? Ja, nicht immer, aber immer öfter würde ich sagen mit der Nase. Doch, also je größer die Nase, desto... Ich glaube das nicht. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Aha. Ja. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen andere gemacht haben. Ich danke dir für deinen Anruf, Manuela. Ich danke dir. Und viel Spaß mit deinem Freund und den 20 Zentimeter. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Es geht mit einer Frau weiter, mit Regina, und die ist 43. Hallihallo. Ja, hallihallo. Hier ist Regina. Regina, wie sieht's denn? Ja, erstmal möchte ich dir sagen, denn wir sind eine große Klasse. Danke. Wir sind hier ein großer Fanclub. Ist das wahr? Ja, meine drei Söhne und ich. Aha. Nachbarin und Schwester. Also wir einen richtig die Generationen miteinander. Ja, richtig. So muss es sein. So muss es sein. Ja, das Mannesbeste Stück. Ja. Da ist mir ein Stück passiert, sage ich dir. Erzähl es uns. Und zwar war ich im Bistro am Arbeiten. Meine Schwester hörte das Bistro damals. Da kam ein Mann rein. Und er sagte dann zu mir, er wollte gern ein Foto gemacht haben für eine Spanien-Tour. Mhm. Naja, ich habe gedacht, das ist doch kein Problem. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Schwester das Foto nicht machen wollte. Mhm. Ja, ich sage, ist doch kein Problem, Junge, stellst du dich da vorne an der Wand, da ist ein schönes Motiv, ein schönes Bild und ich fotografiere dich mal eben. Ja. Ja, Fotoapparat, alles klar. Lässt er die Hosen fallen. Da wollte er ein Foto von seinem besten Stück haben. Im Bistro? Ja, im Bistro. Zum Glück keine Gäste da. Wir hatten gerade aufgewacht. Ach so, ich wollte gerade sagen, waren da noch andere Leute. Also die waren ich glaube, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Wie, dann obwohl, hat er ja von einem normalen Foto ausgegangen. Ja, das war mir schon klar. Der hat dann seinen Hosenstall aufgemacht und den Dödel rausgeholt. Richtig. Oder wie? Und du hast und schreiend davongelaufen, oder wie? Ich hab geknipst. Du hast geknipst? Ja. Knallhart. Ich habe erst auch gedacht, mein Gott, was geht jetzt ab? Du hast wortlos geknipst? Ich habe wortlos geknipst. Das ist ja cool, das finde ich gut. So, das und da hat er wohl nicht mitgerechnet. Und so schnell ging seine Hose dann auch wieder an, ne? War denn der Penis irrigiert oder hing er nur raus? Ja, eben, da fragst du mich echt jetzt zu viel. Wie, da hast du nicht hingeguckt als Frau? Also ich habe das Foto gemacht. Erstmal war ich baff. Ja. Hab das Foto gemacht. Hab dann auch mal ganz cool zu ihm gesagt, also das eine sage ich dir, ich habe dir jetzt das Foto gemacht, aber da will ich auch einen Abzug von haben. Er sagte dann, ich bekäme das auch, er hat auch noch sein Bier zu Ende getrunken, weil er bestellt hat. Ja. Bezahlte und ging wortlos raus. Hast du je das Foto bekommen? Nein. Ach, wie schade. Das ist schade, sonst hätte ich dir direkt zugesagt. Ja, sehe ich mir gerne mal an, sowas. Ja. Wann war das? Das war vor das Jahr. Ach ja, also liegt eine Weile zurück. Ja, er vielleicht, wollte eine Kegeltour machen. Vielleicht hört er ja heute Nacht zu. Ja, ich dachte, der war sicher auch so beeindruckt von seinem, dass er unbedingt ein Foto mitnehmen ist wollte. Ist schon eine kuriose Geschichte, ne? Ja. Hast du dem das abgenommen, dass der wirklich nur fotografiert werden wollte, oder hatte der andere Dinge noch im Sinn? Ja, das weiß ich. Weiß man nicht. Vielleicht war er auch so ein bisschen exzessiv. Ich hätte gerne danach gefragt, weil er hätte mich schon interessiert. Ja. Die Weggründe, vor allen Dingen in einem Bistro. Er hätte ja auch damit rechnen müssen, dass Gäste da waren, ne? Er hätte auch damit rechnen müssen, dass du ihn hochkant rausschmeißt, ne? Ja. Ich meine, dass du so... Ich glaube, meine Schwester hätte das auch gemacht. Dass du so locker reagierst, damit konnte er eigentlich gar nicht... Das konnte er gar nicht zu hoffen. Ja, das konnte ich ja selber nicht verstehen. Nee, aber du bist so drauf, ne? Ja, nee, aber ich habe da nachher auch gedacht, mein Gott, normalerweise hätte ich vielleicht auch anders reagiert. Aber ich habe dann auch gedacht... Also verdammt nochmal, was bildet der sich eigentlich ein? Mhm. Und dann kam die Kehrtwende, so, du sollst das Foto haben. Vielleicht war es ganz einfach ein eher etwas perverser Exhibitionist. Ja, vielleicht wollte der uns schocken. Ja, irgend sowas. Und dadurch, dass ich das Foto gemacht habe, war der Reiz vorbei, ne? Der ganze Spaß war für den kaputt, weil du so locker... Ja, ein bisschen durch. Ja, weil du so locker reagiert hast. Ja, ne? Genau. Also an alle Exhibitionisten, sie sollten auf keinen Fall zu Regina ins Bistro gehen. Bringt nichts. Bringt wirklich überhaupt nichts. Ne? Ja, danke. Weil ich sag mal, bestes Ding, wie du eben schon sagtest, ne? Mhm. Viele, du fuchst ja eben auch die Vorgängerin hier, von wegen, was Frauen am liebsten hätten und so. Und dass Männer wirklich denken immer, er ist zu klein. Mhm. Ja. Wie ist denn deine Erfahrung? Ich finde, das findet nur im Kopf statt, dass jeder immer denkt, er müsste den größten haben, den stärksten haben. Wie ist denn deine Ich denke auch mal das Mittelmaß, ne? Ja. Also du hast durchaus Erfahrung gemacht mit Männern, die klein ausgefallen sind, aber die gut im Bett waren. Ja, also ich kann nur von meinem Mann sprechen. Mhm. Und der ich muss sagen, wenn ich jetzt davon rede, von wegen Überlängen und so, ich denke mal, jedes ist auf seine Art. Ist er wohl gut, ne? Mhm. Und jeder ist auch mit seinem zufrieden, ob er jetzt etwas kleiner ist oder sag größer ist. Sag das nicht, also Regina. Es gibt so viele Männer, die eben damit nicht zufrieden sind. Ja, aber das ist aber eine Sache, die sie im Kopf abspielt. Natürlich. Obwohl, es gibt ja schon Extrementwicklungen, Unterentwicklungen, wo man das auch verstehen kann. Ja, natürlich, ich habe das letztens in der Sendung bei dir mitgekriegt. Ja. Das ist natürlich schon haben. Ich glaube auch, dass die Probleme damit haben. So, Regina, du bist verheiratet, aus dem, was du gesagt hast. erfahrene Frau auch schon in Sachen Sexualität. 20 Jahre verheiratet. Ja. Ist denn für dich des Mannes beste Stück, wie wir die Sendung genannt haben, eben der Penis, ist das für dich auch so mit das wichtigste Organ in der Sexualität? Ja, bei euch beiden? Ich denke mal schon. Schon, ja. Ja, ich denke mal schon. Also doch sehr zentriert darauf. Ja, für mich ist das schon wichtig. Ja. Ne? Ich finde, es sollte auch sein, zumindest in einer Ehe, die harmonisch verläuft, spielt halt auch eine große Rolle. Ne? Ja. Und ich denke mal, wenn das nicht so wäre, dann wäre auch mit der Ehe was nicht in Ordnung. Also eine ganz rundum gesunde Einstellung hat Regina. Ja, denke ich. Ja, das ist schön so. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute an die anderen auch, an die Fans. Ja, das mache ich. Hörst du sie rein? Ich höre sie, an die Jungs, ja. Alles Schöne. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Ralf. Und der Ralf ist 36. Hey! Hallo? Ralf? Ja, hier bin ich. Ja. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Und zwar, meine Frau, die ist gerade aufgestanden, die sitzt jetzt neben mir, die hat das Telefon gehört. Ja. Und es geht um das beste Stück. Es geht um das beste Stück, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Gabe ist, aber bei mir ist das so, also wenn ich zum Schluss gekommen bin, dass der immer noch oben bleibt. Ist doch eigentlich ganz gut. Wie lange bleibt er denn noch oben? Also ich bin der Meinung, dass sich das irgendwie im Kopf abspielt bei mir und ich das da irgendwie steuern kann. Also nach einer ganz ekstatischen Nacht oder Szene, die du mit deiner Frau hattest oder deiner Freundin, mit wem auch mit deiner Frau, bleibt er irregiert. Ja. Ja, wie lange dann noch? 10 Minuten, 5 Minuten, eine Stunde? Jetzt guckt sie mich gerade so an und zeigt 5 Minuten. 5 Minuten? Naja, das geht ja noch. Nein, das ist Quatsch. Nein, das ist manchmal so, dann tut das schon richtig weh. Aha. Wenn das Ding nicht runterkommt. Ich glaube, du nimmst eine Überdosis Viagra, oder? Nö, also das brauche ich nicht. Das brauchst du nicht, das hört sich dann fast so an. Ja, vielleicht kann ich ja mein Blut abzapfen lassen und Pillen rausbrechen und dann das Viagra verkaufen. Also, der Kleine steht danach immer noch stramm. Was machst du denn damit? Das ist doch die hervorragende Voraussetzung, weiterzumachen, oder was machst du? Ja, wir machen so lange, also bis gar nichts, bis wir erschöpft auseinanderfallen. Ja. Also bleibt er denn nach dem zweiten oder dritten Mal auch noch eine Weile stehen oder dann nicht mehr? Also dreimal, also meistens bestimmt das auch meine Frau. Die hat ja auch viel damit zu tun. Ja. Also dass er überhaupt so. Ist denn deine Frau sitzt neben dir, sagst du, ne? Die sitzt neben mir, ja. Ob sie denn Lust hat, vielleicht ein paar Worte mit mir zu sprechen? Sie flüchtet gerade. Ach, wie schade. Ich weiß sie nicht. Wie schade. Gerade sagst du zu mir noch, meinst du nicht, das ist machohaft, was du da sagst? Ach nö. Aber ich meine, ich kann mich drüber freuen. Ich meine, es ist auch ein Kompliment an deine Frau, ne? Wenn du so erregt dann noch weiter bist. Ja, sicher. Ja. Also keine Probleme mit Erektion, Potenz und sowas. Bei euch läuft das wunderbar. Wunderbar. Ja. Zumal sie auch was davon hat, so dass es 2, 3, manchmal sogar 4-mal bei ihr klappt. Wie wichtig ist er denn für dich als Mann, dieses beste Stück? Wie wichtig? Wie meinst du jetzt, wie wichtig? Ja, wie oft denkst du zum Beispiel an ihn? Ist er immer präsent im Kopf? Ach, eigentlich nicht ganz normal. Also ganz normal. Ich bin jetzt nicht irgendwie so ein besonderer Sexbox oder so, dass ich als Gigolo jetzt 1000 Frauen beglücken könnte. Mhm. Also weil das Geschlechtsteil des Mannes hat ja in der Regel für den Mann noch einen anderen Stellenwert als das Geschlechtsteil der Frau für die Frau. Mhm. Das ist ja, hört man ja auch immer wieder, und das ist halt letztendlich auch anders, als im Kopf abgeht. Aber bei dir ist das relativ normal. Ja, ganz normal. Ja. Na, ich meine, der Mann hat ja nicht nur ein bestes Stück, der Mann ist ja das beste Stück. Na, das ist ja wunderbar. Ja. Damit deine Frau sich freut. Ralf, danke für deinen Anruf. Nicht zu danken. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, heute Abend, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, aber solltet ihr gerade erst eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt des Mannes bestes Stück. Und ich möchte mich mit euch, mit den Männern und mit euch, mit den Frauen über das beste Stück unterhalten. Wie wichtig ist die Größe? Wie sollte es beschaffen sein? Wie wichtig ist der Schwanz in der schwulen Szene? Das ist meistens dann ja noch ein ganz anderes Thema für sich. Sollte er beschnitten sein? Welche spaßigen Dinge habt ihr schon mit dem besten Stück gemacht? Wo war es schon überall? Fragen wir mal so. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Björn ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Und jetzt am Telefon. Ja, hallo. Hi. Was hat dich bewogen, zu dem Thema anzurufen? Bitte? Was hat dich bewogen, zu dem Thema anzurufen? Ja, ich habe das, also ich gucke das Dom, also euch, also dich, eines jeden Abend so. Ja, ne? Ja. Muss ich auch sagen, tolle Sendung, also sowas sollte es vielleicht mal öfter geben. Vielen Dank. Vielleicht noch besser als irgendwelche Talkshows andauernd am Nachmittag zu gucken. Nee, was das angeht, ich habe vielleicht ein kleines besonderes Problem. Mhm. was zum Beispiel die Penislänge angeht. Also ich will nicht sagen, ich habe einen besonders großen, ich würde sagen, es ist normal ausgebildet. Nämlich? Bloß, hm? Nämlich, wie lang ist er? Ich habe es noch nicht gemessen, also, aber ich schätze mal so 15 Zentimeter. Ja, das ist nicht zu groß. Das ist genau richtig. Völlig normal, meine Freundin sagt mir auch, dass es genau richtig ist. Weil ich denke mal, zu groß tut weh. Und das heißt, selbst der ägyptische, Ministerpräsident soll mit so einem ganz kleinen noch Wunder vollbringen können. Soll er? Ja. Woher weißt du das denn? Der ägyptische Ministerpräsident? Ja, genau. Darüber spricht man in der Welt? Ja, ich weiß auch nicht. Das habe ich mal in irgendeinem Klatschblatt gelesen. Ja. Und und das ist aber so, im nicht ausgefallenen Zustand, kann man sagen, ist bei mir so gut wie gar nichts vorhanden. Also wenn man es dann nachmisst, dann kommt es vielleicht auf gerade mal einen Zentimeter. Also wenn du in der Nordsee baden warst... Nicht mal in der Nordsee, das muss noch nicht mal kaltes Wasser sein. Also den Effekt kenne ich auch. Da, könnte man sagen, dass... Da muss man die Lupe nehmen. Ja, da ist das verschwindet zwischen den Haaren, muss ich sagen. Das ist ganz weg. Ja. Ne, und ich sage, also ich früher hatte ich damit ein riesen Problem gehabt, vor allem mal so als Schüler, wie gesagt, duschen, schwimmen, ne? Und was haben die, wie haben die Jungs das kommentiert? Ja. Naja, um es auf den Punkt zu bringen, Schlappschwanz, ne? Solche Geschichten. Und mittlerweile bin ich aber ganz froh drüber, da ich mir sage, wenn ich nicht brauche, stört er mich auch nicht. Ja, das ist eine ganz, ganz gesunde Einstellung, ja. Ja, weil ist, also wie gesagt, ich kann von mir selber, vielleicht bevor ich meinen ersten sexuellen Kontakt habe, hat es mich noch belastet, aber danach ging das eigentlich, dass ich mir sage, naja. Ist dir das denn bei Frauen unangenehm, wenn die dich dann so im normalen Zustand sehen? Beim ersten Mal vielleicht schon, weil sie, weil, ja gut, die meisten, ich denke mal, dass die meisten Frauen von der normalen Länge auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie er denn aussieht, wenn er dann irgendwie mal zum Einsatz kommen soll. Also nochmal, er steht höchstens 1 Zentimeter raus. Ja, höchstens. Also ganz klein. Super, also da ist nichts, es ist praktisch schon die Vorhaut. Und daraus werden 15 Zentimeter? Ja. Das ist ja doll. Also das wundert mich. Ich habe mich auch mal gefragt, wie das sowas kommen kann. Weil guckst du in die Bravo, in diese Photo Love Story, guckst du woanders in die Zeitschriften. Gibt's immer was zu sehen? Bei dir gibt's nichts zu sehen. Ja, so ungefähr. Ja, das ist vielleicht ein anatomisches Phänomen, dass sich das alles irgendwie nach innen zurückzieht. Ja, ich habe noch mehr anatomische Phänomene. Das ist nicht nur das Einzige. Ich habe zum Beispiel, was ich auch ziemlich witzig finde, zum Beispiel 4 Brustwarzen. Du hast 4 Brustwarzen? Wobei die anderen 2, die habe ich unter meinen normalen Brustwarzen, die sehen eigentlich nur aus wie Leberflecke. Das sind also fast völlig klein. Das ist auch so eine kleine Eigenheit, ne? Ja. Aber das mit dem Penis, das habe ich echt schon gewundert. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt so, wie gesagt, die Sendung habe ich jetzt noch verfolgt. Ich habe das nämlich gestern gesehen. Ich wollte eigentlich heute ins Bett gehen, weil ich morgen Schule habe. Aber ich habe gedacht, das tue ich mir nochmal an, weil das wollte ich jetzt eigentlich nochmal wissen, was denn da so für Sachen geredet werden. Also für dich ist das dann völlig in Ordnung. Du hast das irgendwie abgeklärt für dich, ne? Also ja. Also bleibt denn immer noch da so ein kleines ungutes Gefühl, wenn du in einer Gruppe, manchmal passiert das ja, dass man in die Sauna geht oder sowas. Ja, dann ja. Dann doch, schon ein bisschen peinlich. Wie gesagt, das sind Leute, die mich nicht kennen, da denkt man immer gleich, das schließen Rückschlüsse auf die Sexualität desjenigen. Ne? Und das ist natürlich also extrem komisch dann. Ne? Alles andere, Hodensack, ist normal ausgebildet. Das ist normal. Ja. Also da wundere ich mich auch, wenn manchmal welche Leute sagen, sie haben damit Probleme. Also es ist, in der Sauna habe ich halt mal ein Erlebnis gehabt, da hat so ein Typ mich in der Sauna angemacht. Und da stand ich ja nur gar nicht drauf. Ja. Also nichts gegen Schwule, aber ziemlich persönlich kommt das nicht zur ganzen Frage. Ja. Aber habe ich mich schon gefragt, toll, den einzigen, den es nicht stört, das ist ausreichend jemand anderen. Aber apropos Sauna, falls in der Sauna mal irgendwie ein bisschen was passiert, was einem ja passieren kann, ne, als Mann, wenn man was Tolles sieht, dann ist das bei dir ja gar nicht so schlimm. Wenn sich ein bisschen was regt, sieht das ja noch relativ normal aus. Ja, wobei ich da auch zum Beispiel nie auf den FKK-Strand gehen würde, weil das Blöde ist auch, ich kann das Ding nicht kontrollieren, um es auf Deutsch zu sagen. Aha. Ne? Und das, also, wie Ingo Appelt schon so schön sagte, man möchte sich ungern von einem fremden Vorschriften machen lassen. Ja. Aber es ist also das ist noch ein Zusatzphänomen bei dir, dass du sehr schnell irrigierst. Da würde ich echt auch mal, ich gucke jetzt mal weiter zu, mal andere Meinungen hören, wie man das unter Kontrolle kriegt. Wie kann man die Erektion unter Kontrolle kriegen? Gute Frage, ne? Man sitzt in der Sauna und es kommt eine scharfe Frau oder ein scharfer Mann rein und schon ist es passiert. Ja, peinlich irgendwie. Super peinlich. Was macht man? Oder am FKK-Strand, ne? Man liegt in der Sonne auf dem Rücken und es geht jemand vorbei und sofort regt sich was. Man hat kein Handtuch zur Hand. Was dann? Ne? Ja, also wir warten auf heiße Tipps. Ich danke für deinen Anruf, Björn. Hallo, ich wollte noch eins sagen. Ja. Was den Sex selber angeht, da ist es auch noch so, dass viele Männer sagen, sie hätten ein Problem damit, so lange zu warten, bis die Frau endlich kommt. Dazu muss ich sagen, ich komme erst dann zum Orgasmus, wenn ich es auch wirklich will. Also ich kann es, wenn ich möchte, 3-4 Stunden rauszögern. Das ist für mich kein Problem. Toll. Und ich frage mich, also bei mir ist es eher so, ich muss mich erst anstrengen, um zu kommen. Und ich frage mich daher, wie kann es bei anderen Männern anders sein? Also das ist wirklich eine respektable Leistung mit erst 20 Jahren. Da habe ich fast 20 Jahre für gebraucht, bis ich das so trainiert habe, dass ich das immer so richtig so... Für ja, also 40 schätze ich noch nicht, ne? Bin ich aber. Oder? Ja, doch, bin ich. Was, 40 schon? Ja, 40, ja. Oh, gut gehalten. Ja. Kompliment. Nee, aber das ist wirklich, es ist keine Anstrengung bei mir. Ja, also es ist sowas, ich muss mich, wie gesagt, anstrengen, um dahin zu kommen. Also wir werden noch viel Feedback bekommen, hoffe ich, auf all die Sachen, die du jetzt angesprochen hast. Ja, und noch, wie gesagt, schöne Grüße und danke. Mach noch lange so weiter. Also so eine Sendung wie du ist nicht mehr wegzudenken. Okay, vielen Dank, Björn. Ciao. Okay, ciao. So, jetzt ist Udo dran und Udo ist 29. Hallo, Udo. Hallo. Udo. Ja. Dein bestes Stück. Möchtest du darüber reden? Jawohl. Jawohl. Dann mach es mal. Ja, ich habe da so ein kleines Problem irgendwo. Und zwar bin ich zwar zurzeit noch verheiratet, lebe aber in Scheidung. Ja. Und meine Frau hat es hinvorgezogen, jemand anderes zu nehmen, was eventuell sexmäßig oder sonst irgendwas besser drauf war als ich. So sehe ich das jetzt so langsam, weil wir hatten eigentlich in unserer Beziehung, wo wir jetzt zusammen waren, keine großartigen Probleme gehabt. Hat sie sich jetzt einen neuen Mann genommen, wegen deines Penises? Hat das damit irgendwas zu tun? Davon gehe ich aus und das nehme ich auch an. Warum? Ja, das ist ja diese Frage, die ich mir auch ständig stelle. War mein Glied zu kurz? Na? Also du hast Sorge oder Bedenken, dass deine Frau dich wirklich jetzt verlässt oder dass sie dir fremd geht, weil du einen zu kleinen Schwanz hast? Jawohl, genau. Dann, bevor wir da jetzt drüber reden, musst du uns die Maße angeben. Ja, 13 bis 16 Zentimeter. Ist auch noch durchaus im Rahmen des Normalen. Also völlig. Ja, das habe ich mir auch gesagt und... Hat sie denn irgendeine Andeutung diesbezüglich gemacht, dass es daran liegt? Glaube ich eigentlich gar nicht, oder? Die Andeutung hat sie nicht direkt gemacht, aber wenn wir zusammen Sex hatten, sie kam halt ganz selten mal zur Erektion. Also sie hat keinen Orgasmus bekommen? Sehr selten. Ja, das muss dann aber nur wirklich nicht an der Größe bei dir liegen, sondern entweder habt ihr euch sexuell nicht verstanden oder generell stand oder steht sie nicht auf dich, findet dich nicht attraktiv, nicht geil, was weiß ich, nicht sexy. Ich glaube nicht, dass man das nur auf dieses Maß zurückführen kann, Udo. Tja, ich meine, ich sehe das jetzt mittlerweile so, dann hätte sie vielleicht eventuell nicht heiraten müssen oder heiraten dürfen. Ich weiß ja nicht, was sie für einen Druck von zu Hause gekriegt hat. Aber die Sache ist ja jetzt eh mittlerweile fast gegessen, wenn ihr Entscheidung lebt, ne? Ja, eigentlich schon. Aber ich habe dann mittlerweile eine Beziehung angefangen gehabt, was da so über 4 Monate gegangen ist. Und die Frau hat mich auch wieder verlassen. Aber Udo, ganz sicher, es wird nicht an der Größe liegen. Es sind sicher viele andere Probleme, die wir jetzt hier gar nicht erörtern können, passt auch nicht zu unserem Thema. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, wirklich nicht. Also so wie ich das jetzt einschätze, nach dem, was du erzählt hast. Also, du lebst im Moment nicht gerade in einer tollen Lebensphase, habe ich schon gehört. Ja. Ich wünsche dir trotzdem, dass du da ganz gut rauskommst und lass dir nichts einreden oder red dir nichts ein. Ich glaube, du bist da noch im grünen Bereich mit deinen Maßen. Alles Gute. Tschüss, Udo. Ja, tschüss. Jetzt ist jemand am Telefon mit dem schönen Namen Darius, 27 Jahre alt. Ja, hallo, hier ist der Darius. Hallo. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe seit neuestem eine Freundin, beziehungsweise wir sind seit 3 Monaten zusammen. Und ja, es ist etwas seltsam. Also sie steht im Bett darauf, ja, wenn mal alles Allerwertestes nicht gewaschen ist. Wenn es nicht gewaschen ist? Genau, ja. Wie lange soll es denn nicht gewaschen sein? Wie viele Tage? So 3-4 Tage. I. Ja. Findest du das auch I? Ich finde es I. Es stinkt doch, ne? Ja, ich meine, es ist für mich selber irgendwo ein Problem. dass ich bin sehr hygienischer Mensch in dem Sinne. Das heißt, du darfst gar nicht mehr duschen. Damit deine Frau richtig scharf wird, darfst du nicht mehr duschen. Ja, so in etwa ist das. Also, wie hat sie das denn so ganz klar gesagt oder hast du es so rausgepult irgendwie? Nee, ich muss sagen, wir führen da eine offene Beziehung, wir reden über alles. Mhm. Das hat sich so in dieser kurzen Zeit eigentlich entwickelt und wir haben ein offenes Sexleben und wir reden auch darüber. Das heißt, sie hat es klar ausgedrückt? Sie hat es irgendwo klar ausgedrückt. Ich habe auch meine Neigungen ausgedrückt. Mhm. Und also ich halte das nicht für pervers. Und nein, nein. Jeder sollte seinen Fetisch haben. Ich habe auch meinen, ja. Bist du beschnitten? Nein. Nein. Dann ist es natürlich noch heikler, ne, wenn man sich mehrere Tage nicht wäscht. Ja, richtig. Wie ist dir denn dabei zumute, wenn du, also machst du das, kommst du ihrem Wunsch nach? Ja, also wir haben es mal probiert, ja. Mhm. Ich habe ihr auch irgendwo dann gesagt, also es ist nicht mein Ding und aber für sie scheint es irgendwo ein bisschen wichtig zu sein, das so ab und zu mal zu haben. Mhm. Als ihr das ausprobiert habt, wie hast du dich dabei gefühlt? Du sagst, das ist nicht dein Ding. Erklär es mal ein bisschen genauer noch. Hast du dich vor dir selbst geekelt oder was ist da in dir vorgegangen? Ja, ich habe vor mich selbst geekelt. Das kann man schon so sagen. Vor allem, man will ja sich immer von der besten Seite präsentieren. Mhm. Ja. Also es war dir auch ein bisschen peinlich, obwohl sie drauf steht. Obwohl sie drauf steht, ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich meine, ich glaube, man kann es aber so ganz gut schon verstehen und nachvollziehen, was du gesagt hast. Ja. Also sie macht das so richtig scharf, wenn du einen gewissen Duft hast. Und einen gewissen Geschmack. Mhm. Das hat sich auch irgendwo mal dann, ich habe das eigentlich vorher dann auch schon gemerkt, wenn wir dann am Wochenende zusammengelegen haben abends dann miteinander geschlafen und am Morgen hat sie mich dann oral verwöhnt, nochmal, also ohne dass ich vorher unter der Dusche war irgendwie. Mhm. Und daran habe ich das richtig gemerkt. Mhm. Du sagst das schon mit einem Ton der tiefen Betroffenheit. Wie soll das denn jetzt sich weiterentwickeln bei euch? Du stehst offensichtlich nicht so sehr darauf. Sie will es. Wie läuft eure Sexualität demnächst? Ja, das ist wirklich ein Problem für mich. Vor allem, Sex ist für mich auch wichtig. Und, irgendwo ist er auch die richtige Partnerin im Bett. Keine Frage. Vor allem, weil das ist eigentlich so einer der wenigen Frauen, die ich hatte, mit der ich über alles reden kann. Ja. Und wenn ich sage, meine Güte, ich stehe auf Natursekt oder Kaviar, das könnte ich ihr sagen. Tust du aber nicht, oder? Nein, ich tue es nicht. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, auf was stehst du denn? Welche hast du denn für besondere Vorlieben? Ja, also ich mag Analverkehr besonders gerne. Das, wenn ich, also sehr, weil ich ja, ich finde, dass man da sehr gefühlvoll sein muss. Mag sie das denn auch, wenn du das machst? Ja, sie mag es auch. Mhm. Ich mag halt auch Frauen Füße gerne streicheln, küssen oder so. Aber ich hoffe, saubere Füße, oder? Ja, schon. Darius, Mensch, dann kommt euch doch irgendwie in der Mitte entgegen. Also, du hast gerade gesagt, dass sie am liebsten so 3 Tage, ne? 3-4 Tage, keine Dusche. Dann vielleicht 2 Tage, das kriegst du doch hin. Du kannst dich ja so rundherum waschen und lässt nur die eine Stelle aus. Ich meine, gut, es muss ja auch nicht jedes Mal sein. Genau. Das machst du vielleicht einmal im Monat, um ihr so eine besondere Freude zu machen. Und an ihrem Geburtstag wäschte dich mal eine ganze Woche nicht da unten. Okay. Und dann tickt die Freundin völlig aus. Meine Güte. Also da kann man sich doch, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen arrangieren. Ne? Versteht ihr euch so gut? Ja, ne? Hast du? Ja, also super, muss ich sagen. Ja. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich sie unbedingt liebe. Also das ist immer. Ach, so, das kannst du nicht sagen, dass du sie liebst. Ich bin verliebt. Keine Frage, ich bin tierisch verknallt in sie, aber... Wunderbar, die Liebe kommt ja immer erst nach dem Verliebtsein. Eben, sage ich mir auch. Und nun sind es nur 3 Monate. Ja. Das ist ein bisschen kurz, finde ich noch. Ja, also macht mal schön weiter so, würde ich sagen, so einigermaßen. Und macht der netten Dame mal ab und zu eine Freude. Na gut, dann ich muss über meinen Schatten springen. Ja, das finde ich auch. Du musst über deinen Schatten springen. Darius, viel Spaß. Tschüss. Ja, außergewöhnliches Thema. Ich wollte gerade nur sagen, dass ich deine Sendung ganz toll finde. Und ich fand es ganz toll, dass gestern mal so ein bisschen über dich persönlich gesprochen wurde. Mhm. Das habe ich vorher eigentlich noch nie so gesehen. Ja. Und würde mich freuen, wenn das weiter so hinlaufen würde. Ja, das ist sehr nett von euch. Heute seid ihr wunderbar. Jeder macht ein tolles Kompliment. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Darius, alles Gute. Okay. Tschüss. 1.30 Uhr und 26 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema des Mannes bestes Stück und darüber möchte ich mich mit euch unterhalten rund um dieses Thema. 0180 5678 111, das ist unsere Telefonnummer. Und jetzt noch ein besonderer Hinweis. Am 4. Juli gibt es eine Premiere im deutschen Fernsehen. Zum ersten Mal gibt es eine Talkshow, wo die Talk-Gäste direkt ins Studio zu dem Talkmaster gehen können. Der Talkmaster heißt Domian und die Sendung heißt Domian Extra. Produziert wird diese Sendung in Köln in den WDR-Arkaden an der Nord-Süd-Fahrt, so heißt die Straße, nicht weit weg vom Hauptbahnhof und nicht weit weg von der großen Schwulen-Disco Lulu. Ihr könnt ganz einfach dann zu mir kommen und euch mit mir unter vier Augen in meinem Studio unterhalten, so wie ihr hier auch ganz einfach anrufen könnt und euch mit mir unterhaltet. Die Sendung wird übertragen im WDR-Fernsehen von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts und auch hier im Radio bei 1 Live. Und das große Oberthema dieser Sendung sind Schwule und Lesben, da die Sendung produziert wird anlässlich des Christopher Street Days in Köln. Also wir können uns unterhalten über Coming Out, über schwul und lesbisch sein im Alter, über Leben mit AIDS, über extreme schwule Sexualität, was auch immer. Ihr könnt ganz einfach zu mir kommen in die WDR-Arkaden, 4. Juli in Köln an der Nord-Süd-Fahrt oder euch das ganz einfach im Fernsehen anschauen zwischen 23 Uhr und 2 Uhr. Jetzt geht's weiter mit unserem Thema. Und ich begrüße herzlich Hans. Und Hans ist 33. Ja, hi, guten Tag. Hallo. Hans. Ja. Hallo. Jo. Ja, Hans, zu dem Thema hast du angerufen. Ja, richtig. Und zwar, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich ja eine Penisprothese habe. Eine Penisprothese? Ja. Ja. Und das war so, weil er immer etwas kleiner war, ne? Ich da einfach Probleme damit gehabt habe und ich lebe in einer Beziehung und das doch dann etwas zu klein war, habe ich irgendwann mal Zivildienst in der Urologie gemacht und da ist dann habe ich gesehen, wie Penisprothese, also wie Patienten bekommen sind Penisprothese, allerdings nicht mit 33, sondern mit 64 oder 70, ne? Ja. Und dann habe ich mich eigentlich auch zu dem Schritt entschlossen. Sag doch mal, wie du hast unter der Kleinheit deines Penis gelitten. Ja. Wie klein war er denn? Ja, 9 Zentimeter. 9 Zentimeter? Im irrigierten Zustand? Ja. Dann hast du dir eine Penisprothese implantieren lassen. So ist es. Wie genau, was genau ist das? Beschreib's mal. Ja, das ist also ein Plastikteil, das also in den Muskel reingemacht wird, ne? Und also das wird eigentlich, muss man sich vorstellen, es wird an der Peniswurzel wird das eingesetzt und wird dann, das sind 2,5 Zentimeter bis 3. Und es wird dann aufgebaut auch mit Spritze für die Muskulatur und dass es sich dann auch, sich mit dem Gewebe verträgt, ne? Ich habe das Anfang, die Leitung ist sehr schlecht, ich habe dich nicht so akustisch so verstanden. Ist es etwas aus Kunststoff, was dort eingesetzt wird? Kunststoff. Aus Kunststoff. Um wie viel größer ist denn dein Penis jetzt geworden nach dem Einsatz? 1,5 Zentimeter bis 3. Ist auch nicht so viel mehr, ne? Ja, 3 Zentimeter. Naja, gut, 3 Zentimeter, ja. Musst du denn dann künstlich auch irgendetwas tun, damit er irrigiert? Musst du da irgendwie pumpen, also oder? 3 Zentimeter steht, wenn man jetzt sagen, stehen an der Peniswurzel, ne? Ja. Und das heißt, bei der Erektion verlängert sich das also die ganze Sache. Ah, also du brauchst keine künstlichen Mittel verwenden? Nee, ich brauche keine Pumpe. Keine Pumpe, keine Spritze. Kein Honig. Ja. Bist du zufrieden jetzt mit diesem Eingriff? Ja. Mit dem Resultat, ja. Ja, also einfach aus dem psychologischen, ja, sicherlich. Mhm. Ja. Hast du dich früher, wie lange hast du jetzt das schon? Das habe ich jetzt fast 3 Jahre. 3 Jahre. 3 Jahre bis 33, also bis zu deinem 30. Lebensjahr war alles so, wie du es gerade beschrieben hast. Hast du da sehr drunter gelitten und dich sehr geschämt? Ja, also schon. Also es wurde natürlich schon immer etwas gelästert, ne, weil ich bei der Berufsfeuerwehr bin. Mhm. Und da prüft man dann nackt, ne, und dann ist halt schon auch Männergesellschaft. Mhm. Ne, und da wird natürlich auch gewitzelt und gelästert, und da habe ich natürlich schon geblieben. Ja, jetzt ist das ja so, wie ich das verstanden habe, dass eben auch im Schlafenzustand, wenn du mit deinen Kollegen duscht, dass er auch 3 Zentimeter länger ist, ne? Ja, richtig. Genau. Wie haben denn früher, vor der Operation, die Frauen auf dich reagiert? Ja, unterschiedlich. Also mir ist natürlich schon passiert, dass natürlich bei 2 Beziehungen das schon ein Thema war, dass er einfach zu kurz war, oder dass sie das als zu kurz im Boden hat. Und das hat mich natürlich wie ja, total auf den Boden abgesmasht. Nun ist so ein Eingriff ja auch nicht ganz ohne. Da muss man sich ja dann auch sehr intensiv wahrscheinlich... Es ist halt so, dass natürlich Entzündungen, es kann eine sehr große Entzündung sein, ne? Nach der OP. Aber Hans, wir können nicht mehr lange reden, die Leitung wird immer schlechter. Aber ich habe noch eine Frage. Hast du jetzt den Orgasmus genauso wie vorher? Ja, also ich meine intensiver. Intensiver sogar noch? Ja. Also umso besser. Wer hat das bezahlt? Hat das die Krankenkasse bezahlt? Nee, das, sowas wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. Wie teuer war das? 6.500 Mark. Aber ja, du meinst, die 6.500 Mark haben sich schon gelohnt, dass du die investiert hast? Ja, wenn ich jetzt überlegen würde, wenn ich jetzt Hilfsmittel oder Psychotherapeuten oder sonstige Sachen investiert habe, dann sicherlich. Na wunderbar. Dann gratuliere ich, dass es so gut gelaufen ist, und dir auch viel Spaß weiterhin. Ja, okay. Tschüss, Hans. Mich auch. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Thema des Mannes bestes Stück. Kai, 24 Jahre alt. Hallo Jürgen, schönen guten Abend. Hallo Kai. Ja, erstmal ein großes Lob an deine Sendung, wenn die bloß nicht immer so spät wäre. Ja, wir können es leider nicht ändern. Eine Stunde vorher wäre mir auch lieber. Aber naja, zum Thema. Gut, ich möchte von meinem ersten Erlebnis mit meinem besten Stück berichten. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Mhm. Und damals war ich beim Cousin in Bayern, ich wohne in Norddeutschland, ja, und das klingt witzig, wie es ist, hatte ich mit einem Kalb. Mit einem Kalb? Mit einem Kalb. Wir wollen es nochmal klar ausdrücken, mit einem Kalb. Mit einem Kalb, und zwar hat mein Cousin, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, und eines Nachmittags, ich war allein mit meinem Cousin auf dem Hof, die Eltern waren gerade zur Heuernte, und wir gingen in den Stall rein, ja, und... Der, ja, gut, wie es kam jetzt genau, ja, er sagte das, dass er das schon mal gemacht hätte. Er lief, war der in deinem Alter damals? Der ist ein paar Jahre älter, der ist ungefähr 3 Jahre älter, ja, also muss damals 17 gewesen sein. Ja. Und, ja, haben die Hosen runtergelassen, mehrere Kälber auch in dem Stall gerade gewesen. Tja, und er hat da sein Ding dann ins Maul von dem Kalb da reingesteckt. Ins Maul? Ja. Die haben ja noch den Saugreflex, die ganz jungen Kälber. Achso. Das ist ja völlig, völlig schräg. Ja, und du auch ins Maul? Ja, wir waren eigentlich gut drauf den Tag und ich hab's ausprobiert. Dem Moment hat es mir auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, heute würde ich es nicht nochmal wieder probieren. Ich wollte gerade sagen, du bist... Du sonst ist nichts mehr mit einem Hut. Also du bist nicht so dumistisch veranlagt. Nein, auf keinen Fall. Da sind wir alle beruhigt, und die Tierschützer sind auch alle beruhigt. Jetzt, aber dass du das in das Maul gesteckt hast. Ich hätte ja die irre Angst gehabt, dass das Kalb vielleicht doch mal zubeißt. Weiß ich nicht. Also er sagt, da könnte nichts passieren, weil... erst haben wir auch, hat das, sollte ich auch nochmal mit dem Finger ausprobieren. Sie haben wirklich diesen Saugreflex noch. Ne? Ist denn das Kalb dann auf seine Kosten noch gekommen? Ja. Wie hast du dich denn da gefühlt, nachdem es dann passiert war und du das aus dem Maul des Kalbs wieder rausgezogen hast? Ja, wie man sich halt so fühlt nach dem Orgasmus. Du hast gesagt, jetzt bin ich ein Mann. Oder was? Also, nee, also Mann war ich erst also habe ich mich doch erst gefühlt, als ich dann meinen ersten Geschlechtsverkehr hatte. Ja, also, da hast du dann aber nicht mehr an das Kalb gedacht? Nee, garantiert nicht. Das war dann irgendwie, ich glaube, ein Jahr oder so später. Das finde ich eine völlig schöne, richtig schöne Geschichte. Habe ich noch nie gehört, dass jemand sowas gemacht hat. Also zumindest nicht in die Schnauze des Kalbes. Also. Aber wir wollen jetzt auch nicht die ganz jungen Leute, die uns heute zuhören. Ganz verschrecken oder so. Wir wollen, es ist nicht so nach, ihr lieben etwas Jüngeren, bitte nicht nachahmen. Es kann auch vielleicht mal böse enden. Ja, also ich würde es heute auch nicht nochmal wieder machen. Wenn du so an diese Story zurückdenkst, eher so ein Schmunzeln, kommt da hoch oder? Ja, eigentlich schon. Also sag mal so, ich habe jetzt irgendwie auch nicht mal so den Kontakt zu dem Cousin, der ist irgendwie jetzt im Ausland am Arbeiten. Und auch nicht mal so den Kontakt zu dem Kalb, welches mittlerweile ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich haben das längst aufgegessen. Möglich ist alles. Hast du das mal irgendjemandem erzählt? Ja, ich denke mir, dir jetzt zum ersten Mal. Jo, das ehrt mich, vielen Dank. Also Cousin weiß es ja auch, der war dabei, aber sonst weiß es keiner. Und wahrscheinlich redet ihr auch nicht mehr darüber, weil ihr peinlich berührt seid. Ne? Richtig. Genau. Ich weiß ja nicht, also er hat es ja schon öfter gemacht. Vielleicht macht das ja heute immer noch. Ich weiß es nicht. Nein, wir wollen es nicht vertiefen. Ja, ich würde es auch nicht hoffen. Willst du ihn nicht hoffen, dass er nur diese Möglichkeit hat? Ja, wirklich, in der Tat nicht. Lieber Kai, danke für den Anruf und die Story. Tschüss. Tschüss, schöne Grüße ans Team. Mache ich, tschüss. Jetzt ist Eris, 40 Jahre. Eris. Ja, hallo, guten Morgen. Heißt du wirklich Eris oder Iris? Iris. Iris. Ja, guten Morgen. Iris. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, Männer mit einer Körpergröße von 1,76, 74, dass die mehr vorzuweisen haben, als wie die Männer über 1,80 oder über 1,90. Also meinst du, je größer ein Mann, desto kleiner, je größer ein Mann, desto kleiner sein Johannes, oder wie? Ja, aber wichtig ist dabei, die Männer, die unter, sag ich mal, so 1,74, 1,76 sind, die sind dann auch sehr zierlich, sehr schlank. Ja, die haben mehr vorzuweisen, als wie die über 1,80 und kräftiger gebaut sind. Ist das deine Erfahrung? Ja, das ist meine Erfahrung. Iris, diese Erfahrung kann ich nicht teilen. Doch, ich ja. Ja, ich habe das so anders erlebt. Ich bin auch schon böse überrascht worden bei kleinen Männern. Da war dann auch alles sehr klein. Nein, nein. Nein, bei dir nicht? Nein, bei mir nicht, nein. Aha. Mit wie vielen kleinen Männern dieser Art hattest du es denn schon zu tun? Ja, was heißt klein? Naja. Das waren zwei Stück. Ach, zwei, naja. Ja, und... Das ist nicht so ganz repräsentativ. Ja. Und die waren sehr zierlich gewesen und da war ich ziemlich erstaunt gewesen, muss ich sagen. Also die waren von der Körperkonstitution zierlich? Ja. Aber, und wie war das andere dann? Die hatten so durchschnittlich 20 bis 21 Zentimeter. Das sieht dann voluminös aus, ne? Ja, ist so wie ich dich jetzt sehe, sage ich mal, wenn du aufstehst, wirkst du auf mich auch sehr zierlich. Nein! Nein, nein, um Gottes Willen. Sehr schlank. Ja, schlank bin ich, aber ich bin 1,84 Meter groß. Ja. Das könnt ihr ja aber mit dieser einen kleinen Kamera hier gar nicht so sehen. Nee, die Größe könnt ihr nicht erkennen, ne? So richtig. Naja, es ist jedenfalls 1,84. Wie lang mein Schwanz ist, erzähle ich euch aber nicht. Das wüsstet ihr wahrscheinlich alle sehr gerne jetzt. Aber das, also ein paar Geheimnisse muss man ja auch behalten noch. Dann müsst ihr spekulieren. Nein, ich meine aber auch die wenig auf die Rippen haben, die sehr wenig wiegen dabei. Ah ja. Ne, und nicht die kräftigen, stabileren, die, sag ich mal, über 90 Kilo haben. Liebe Iris, wie magst du es denn am liebsten als Frau? Also ich würde sagen, das Optimale wäre so bei 19, höchstens 20 Zentimeter. Mhm. Hast du auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit zu groß gebauten Männern? Bereits zu schlechte Erfahrungen. Da war einer, der schätze ich, der war 21. Mhm. Da wird es bei manchen Stellungen doch ziemlich kritisch, würde ich sagen. Und? Zum Beispiel, wenn man sich draufsetzt, ja. Kann es wehtun. Mhm. Und da halte ich so zwischen 18, 19 Zentimeter besser. Und sobald es ein bisschen wehtut, ist natürlich die ganze Lust dahin. Ne? Richtig, dann war's das. Wie sieht's bei dir aus? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute Abend. Beschnittene Männer, magst du die gerne oder lieber oder ist dir das egal? Ich habe bis jetzt nur beschnittene Männer gehabt. Ach, ungeschnitten noch gar nicht. Ja, dann kannst du da gar nicht so richtig mitreden. Richtig. Ja. Was können wir dich denn noch fragen? Wir haben nicht so viele Frauen. Ich habe noch eine Frage, Damian. Ja. Und zwar wegen gestern, da rief doch ein junger Mann an, der eine Frau kennenlernte mit Twitter. Ja. Und da habe ich mich mit meinem Mann darüber unterhalten. Das war vor ein paar Tagen. Stellte sich die Frage, woraus lassen die Wasser aus dem Penis? Mhm. Weil ich mir Gedanken gemacht habe, wenn normalerweise müsste das doch wegoperieren. Normalerweise ja. Das war auch nicht gestern, das war vor ein paar Tagen. Ja. Aber die Frage ist sehr interessant, die habe ich nicht gestellt. Wie wird ist das mit dem Wasserlassen? Ja, woraus wenn da das? Jetzt aus dem Penis, mhm. Wenn die jetzt aus dem Penis kein Wasser lässt, mhm. müsste das doch wegoperieren. Mhm. Müsste doch zu machen sein, denke ich mir mal. Denke ich auch. Aber vielleicht, ich habe einmal auch mit einem Twitter hier in der Sendung gesprochen, ja. der bewusst beide Geschlechtsteile haben wollte. Der wollte sich gar nicht operieren lassen. Aha. Ja, und der ließ das Wasser aus der Scheide damals, das weiß ich noch. Ja, und dann kam mir noch so die Idee, wenn die zwei zusammen Verkehr haben und ihm das stört, man könnte das ja eventuell, wenn das nicht operativ zu entfernen ginge, dass man da ein schönes Tuch drauf befestigt oder so. Gute Idee, ja. Ja. Ein schönes, schickes, besticktes Tuch oder so, ne? Ja, weil er war ja so kräftig in sie verliebt und ich denke mal, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit machen lässt. Ich hoffe, dass er heute Abend zuschaut und zuhört. Ja. Und er vielleicht morgen ein schickes Tuch kauft. Ja. Iris. Domian, ich habe nur eine Frage. Na. Würdest du so nett sein und mir ein Autogramm zu schicken? Das machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann sagst du uns deine Adresse. Ja, und dann machen wir das. Wünsche ich dir noch schön. Alles Wiederhören. Ja, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr uns schreiben wollt bei der Gelegenheit, unsere Adresse, das ist WDR, Redaktion Domian. Ganz einfach. Postfach. 50600 Köln. WDR, Redaktion Domian, Postfach 50600 und Köln. 15 Jahre ist der nächste. 15 Jahre. Mann. René. Ja, hallo. Hi. Ja. Ja. Ich habe ein für mich sehr großes Problem. Mhm. Und zwar ist das also... René, gehst du ganz nah an den Telefonhörer? Ich verstehe dich nicht so ganz gut. So besser? Leg mal los, ja. Ja, und zwar, also für mich ist es da ein sehr großes Problem. Und zwar ist es, ich habe eine feste Freundin, mit der bin ich jetzt ein Jahr, also knapp mehr zusammen. Mhm. Und es ist halt, ich meine gut, mit 15 Jahren habe ich jetzt halt mit ihr geschlafen. Mhm. Und dabei ist mir die Vorhaut von meinem Penis, ist mir unten an der Seite das Bändchen gerissen. Mhm. So, und dann hat es also auch sehr stark geblutet. Mhm. Und jetzt habe ich also die, also ich habe das Problem halt, dass ich halt beim Arzt war und der sich das Ganze angeguckt hat und halt gesagt hat, das müsste man mit einer Nadel und so verlängern. Das ist also zu kurz. Mit einer Nadel verlängern? Ja, also das ist, also das wird betäubt und dann ziehen die mir das länger, weil es tut also auch weh, wenn ich jetzt meine Vorhaut zurückziehe. Ja. So, dann hat er halt gesagt, dass man das verlängern müsste. Mhm. Da tut es also nicht mehr weh und er hat gesagt, wenn ich jetzt weiter mit meiner Freundin schlafe, könnte es passieren, dass es auch also immer wieder einreißt. Immer wieder einreißt, ja, ich verstehe. Ne? Ich kenne das Problem auch. So, und dann hat er also gesagt, da ich noch keine, also da ich noch so jung bin, brauche ich die Unterschrift von meinen Eltern. Jetzt ist aber das Problem, meine Eltern wüssten davon überhaupt nichts. Und ich glaube auch nicht, dass sie davon so erfreut wären, wenn ich also mit 15 Jahren schon mit Mädchen geschlafen habe und so. So, und jetzt weiß ich also nicht. Er sagte mir davon was, dass wenn ich 16 bin, kann ich die Entscheidung selber treffen und unterschreiben. Aber er weiß es nicht genau, ob es jetzt mit 16 ist oder so. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt mit meinen Eltern drüber reden oder weiß nicht. Also ich finde erstmal unbedingt, dass das gemacht werden müsste und gemacht werden sollte. Hast du denn eher so ein, habt ihr eher so eine verklemmte Beziehung, deine Eltern und du? Könnt ihr über Sexualität nicht so gut reden? Also was heißt nicht gut reden? Also sie bieten mir immer an, dass ich mit ihr über alles reden könnte, aber ich sag mal so, reden habe ich mit ihr eigentlich noch nie über irgendwelche wichtigen Sachen oder so. Es bestünde ja die Möglichkeit, René, dass du sagst, dass du das gerne machen lassen würdest vom Arzt, aber du musst ja gar nicht sagen, dass du mit einer Frau geschlafen hast, mit einem Mädchen. Du kannst ja sagen, dass es dir aufgefallen ist an deinem Penis und bist zum Arzt gegangen und der hätte das gesagt. Naja gut, also ich meine, ich habe da schon vieles durch den Kopf gehen lassen und so und auch schon so überlegt, dass es mir beim Onanieren passiert ist. Genau, so könnte man sagen, wenn dir das wiederum nicht zu peinlich ist, kann man das ja so sagen, ja. Aber ich habe mir irgendwie auch wieder wiederum Angst davor, irgendwie, dass sie irgendwelche falschen Bemerkungen sagen könnte und so und Ich meine, ich habe mit ihr noch nie über ernsthafte Sachen geredet oder so, obwohl sie mir mal angeboten hat, aber... Mhm. Also René, ich finde, da solltest du jetzt erst, solltest du wirklich cool rangehen und es sollte dir auch egal sein, wenn sie da irgendwelche für dich blöden Bemerkungen macht, was ich eigentlich auch gar nicht glaube, dass sie das machen wird. Das ist ein bisschen unangenehm alles, ein bisschen peinlich, aber sprich sie einfach drauf an. Da, es geht um deine Mutter oder um deine Eltern? Mhm. Geht es also, um die Mutter nur oder um die Eltern? Ja, also mehr nur um die Mutter. Also. Nur um die Mutter, mhm. Also ich sag mal, das ist halt wirklich ein ernstes Thema, aber mhm. Ich meine, ich traue mich da irgendwie nicht so ernsthaft da jetzt drüber zu reden mit meiner Mutter halt, ne? Weil ich halt noch nie mit meiner Mutter über ernsthafte Sachen geredet habe, obwohl sie es mir immer angeboten hat. Dann musst du jetzt den Anfang machen. Du hast ja jetzt bei mir hier auch angerufen, hast das ganz ganz normal, ganz locker erzählt. Naja, ja. Also ich weiß, ist natürlich völlig anonym und weit weg, ist mir schon klar. Aber ich finde, dass du das machen lassen musst, dass da was passieren muss. Damit du halt für dich dann auch deine richtige und angenehme Sexualität leben kannst. Mhm. Sei es mit dir allein oder sei es mit deiner Freundin. Naja. Sprich mit deiner Mutter, damit sie das unterschreibt und damit du bald und direkt zum Arzt gehen kannst. Mhm. Weil er hatte mir auch angeboten, dass ich halt warte und dann halt die Entscheidung selber treffen könnte. Ne? Wann wirst du denn 16? Ich werde am 12. August werde ich 16. Na gut, das ist ja noch nicht mehr so lange hin. Mhm. Aber dann besteht immer noch die Möglichkeit, weil er weiß es nicht genau, ob... Ich weiß es auch nicht genau. Ich könnte aber fast schwören, dass du mit 16 Jahren das alleine entscheiden kannst, dass du keine Unterschrift mehr brauchst. Ich meine, wenn das jetzt so nah vor der Tür steht, dein Geburtstag, dann könntest du vielleicht wirklich noch, wenn es dir so unangenehm ist, die paar Wochen warten und gehst dann rein. Also ich sag mal so, mittlerweile jetzt habe ich so keine Schmerzen mehr. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich die Vorurteile zurückziehe, dann zieht es halt schon ein bisschen. Ist mir klar, ja. Aber ich meine, ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Soll ich noch warten oder soll ich halt damit reden? Weil wenn ich jetzt nur warte, dann kriegt sie davon eigentlich gar nichts mit und ich kann halt irgendwie beruhigt so. Aber ich bin immer mit den Gedanken so, was mache ich, wenn es halt nicht mit 16 Jahren ist, ne? Wie gesagt, ich bin fast sicher, dass du mit 16 Jahren das alleine entscheiden kannst. Mhm. Weil ich meine, eigentlich theoretisch gesehen könnte man das so machen, dass ich halt noch warte, wenn es halt nicht ist, kann man immer noch hingehen. Genau, das wäre eine kluge Überlegung, ganz genau. Ja? Ja, mach das mal so, das ist richtig. Und der Arzt soll sich mal erkundigen, das musst du ja doch wissen, Mensch, ruf dir doch mal an. Also das ist, glaube ich, das Schlauste. Warte mal noch die paar Wochen und wenn es dann immer noch nicht klappt oder wenn das nicht geht, dann kann sie immer noch unterschreiben. Mhm. René, toi toi toi. Danke. Tschüss. Und mach weiter so, ja? Ja, mach ich. Die Sendung ist super. Danke, tschüss. Okay, ciao. Der Frank ist dran und der Frank ist 29. Ja, hallo, Domian. Frank. Ja, Domian, ich habe erstmal eine kleine Kritik an dich. Ja. Und zwar habe ich vor, ich weiß nicht, 1 oder 2 Wochen eine Sendung von dir gesehen und da hast du einen Brief vorgelesen und da ging es irgendwie darum, dass sich da eine Frau beschwert hat, dass du Leute, die ein Thema über Tiere haben, nicht in die Sendung nimmst oder halt eben nicht so gerne drin hast oder was. Doch, doch, wir nehmen die rein. Die hat gesagt, dass ich mich immer lustig mache darüber. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Ja, also ich habe bis jetzt noch so eine Sendung noch nicht erlebt. Ja. Also, aber das hat mich also ziemlich irritiert an mich. Ja. Also. Ich hoffe, die Irritation ist jetzt weg. Ja, na gut. Lass uns über unser heutiges Thema reden. Ja, gut, alles klar. Ja, also ich kann meinen Penis also verschwinden lassen. Wie willst du? Du kannst ihn verschwinden lassen? Ja, im irrigierten Zustand drücke ich den einfach nach innen und dann ist er weg. Ja, das können wir doch, wenn man sich anstrengen, können das doch ganz viele Männer, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich überlege, kann ich das, wenn ich wenn er irrigiert, dann ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht mal ausprobieren. Ja. Und, also was hast du davon? Ich habe da eigentlich nichts von. Es ist ein Spaß und du trittst dann vielleicht als Frau auf, oder wie? Nee, als Frau tritt ich nicht auf, aber es ist ein Spaß, ja. Ein Spaß. Er ist also sehr biegsam gebaut und klemmst ihn dann zwischen die Beine und weg ist er. Flutschibung. Nee, ich drücke den wirklich nach innen rein. Ach, nach innen rein? Nach innen rein. Die in den Bauch quasi rein? In den Bauch rein und dann siehst du den nicht mehr. Das ist... Im halb irrigierten Zustand. Ja, das ist ein Ding. Das habe ich gerade gar nicht richtig verstanden. Ich dachte, du würdest ihn zwischen die Beine irgendwie wegdrücken. Nee. In den Bauch rein? Nee. Ja. Tut das weh? Nee. Gar nicht? Nein. Da ist also irgendwie eine Höhle, wo das irgendwie so geht. Wo das so praktisch verschwindet, ja. Das ist ja schuld. Das habe ich noch nie gehört. Machst du da oft Späße mit, wenn du mit deinen Partner oder Partnerinnen im Bett bist? Ja, ich habe das schon vielen Leuten erzählt. Oder ja, mit Partnerinnen so, das ist auch mal ganz lustig. Das glaube ich, ja. Das ist ja fast schon eine Varieté-Nummer. Ja. Da kannst du auftreten mit. Ja. Ja. Also ich bin auch so ganz ziemlich gelenkig. Ich konnte früher also meine Beine von hinten das so verdrehen, dass ich die Füße so in den Bauch legen konnte, beide, und dann so auf die Knie gelaufen. Ja, also Frank, du lieferst mir jetzt das Stichwort für ein wunderbares Thema, worüber ich sehr gerne spreche, was ab und zu auch hier in unserer Sendung aufkommt. Das Thema heißt Autofellatio. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Das heißt, wenn ein Mann sich selbst einen blasen kann. Kannst du das? Nee, das kann ich nicht. Das kannst du nicht? Nee. Versuch's doch mal. Nee, so gelenke ich mich nicht. Also du kannst so richtige Kunststücke mit deinem Körper so machen, ne? Ja, kannst also du ich kann ihn auch noch um 180 Grad, wenn er ganz steif ist, nach hinten verdrehen. Um 180 Grad? Jeder kann, aber... Das ist ja wirklich toll. Um 180 Grad, wenn er steif ist, nach hinten drehen. So nach hinten, einmal nach hinten. Also ich glaube, du wärst der optimale Gast für meine Talkshow am 4. Juli in Köln, wo du zu mir ins Studio kommen könntest und dann kannst du mir alles vorführen, alles zeigen. Ja, das wäre cool. Was meinst du, wie interessiert ich daran wäre und wie interessiert das Publikum daran wäre? Vielleicht sollten wir mit jemandem verhandeln, dass du einfach mal vorbeikommst. Lieber Frank, danke für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. Also wenn ihr solche Kunststücke vorzuführen habt oder ähnliche Sachen, ihr seid also herzlich willkommen, einfach bei mir vorbeizuschauen am 4. Juli in Köln in den WDR-Arkaden. Dann kommt ihr einfach in mein Studio hinein und dann plauschen wir miteinander und ihr zeigt alles, was ihr zu zeigen habt. Andreas, 25 Jahre alt, hallo. Hallo? Ja, Andreas. Ja, ich wollte was dazu sagen. Eben kam das Thema auf mit der Größe und der Nase, ne? Ja. Und ich wollte sagen, dass... ich das nicht glaube. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, am Daumen kann man die Größe erkennen. Daumen? Ja. Jetzt erzähl mal. Ja, und zwar, es gibt ja verschiedene Daumen. Es gibt dünne Daumen und dann gibt es so richtig dicke, pralle Daumen, ja. Lange und kurze. Ja. Und genauso ähnlich, auch von der Form, ist nachher der Penis auf Deutsch gesagt. Ist es bei dir auch so? Ja. Beschreib uns doch mal deinen Daumen. Also der Daumen ist, der ist so mittellang. Ja. Und der ist vorne, also minimal dünner als hinten. Ja. Und der Penis auch. Ach. Und genau das habe ich bei anderen Leuten, also bei vielen, also ich bin schwul, ne? Ja. Habe ich das auch entdeckt. Und mittlerweile gucke ich auch öfter schon. Also du guckst den Jungs nicht in die Augen, sondern immer zuerst auf den Daumen. Ja, zuerst vielleicht nicht, aber aber ich gucke den schon auf den Daumen, ja. Also das ist ja ein ganz interessanter Hinweis, da werde ich jetzt auch mal drauf achten. Also wenn jemand was heißt das, wenn jemand einen kurzen, dicken Daumen hat? Ja. Ist das dann wirklich ganz, kann man das übersetzen, dass es dann ein kurzer, dicker Penis auch? Ja, so ein Prall, dann echt so. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen, ja. Aber meistens ist doch so. Du hast bisher immer Bestätigung gefunden. Ja. Das war Zufall, ne, dass du das entdeckt hast. Ja, das war totaler Zufall sogar. Ja. Ja, und das ist echt klasse. Also du bist jetzt der erste Schwule heute in der Sendung. Ja. Wie wichtig ist denn für dich jetzt als Schwuler der Schwanz und die Größe? Also kommt drauf an, es gibt für mich irgendwie zwei Arten von Sex. Also so ein reiner Lustsex, da ist es schon wichtig. Also da stehe ich schon auf große Schwänze. Wie groß? Über 20 Zentimeter? Ja, ich meine, trifft man ja nicht so oft, aber finde ich schon ziemlich geil, doch. Wie viele Zentimeter hast du denn zu bieten, wenn du das jetzt öffentlich sagen möchtest? Ich weiß nicht so genau, irgendwie so was 17, ja, also über Durchschnitt. Guter Durchschnitt, ja, genau. Also ansehnlicher Durchschnitt. Ne? Ja, genau. Hast es aber gerne bei anderen ein bisschen größer? Ja, ich stehe da drauf. Das ist komisch. Ich glaube wirklich, dass in der schwulen Szene das viel verbreiteter ist als in der Heteroszene. Dass also wesentlich weniger Frauen sagen, ich will einen Großen, als den Schwule das sagen. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber wenn du richtig verliebt in einen Mann bist, dann würdest du auch sagen, ist es relativ egal. Ja, es ist dann total egal. Natürlich, also ich habe auch einen Freund und der ist ziemlich gut gebaut. Und das ist natürlich, das passt dann natürlich unheimlich gut irgendwie, aber normalerweise ist es nicht so wichtig. Ja. Mein Lieber, Andreas, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Und das werde ich jetzt mal ein bisschen verfolgen mit den Daumen. Guck mal nach. Mach ich. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war die Sendung des Mannes Bestes Stück in der Technik, Leo Scholten. Ich wollte gerade was erzählen. Meine Lieblingssendung im WDR Fernsehen ist Frau TV. Und da habe ich neulich gelernt, dass man, dass Frauen so in feministischen Kreisen, da darf man nicht das Wort Mitglied sagen, also Mitglied einer Partei oder sowas. Das darf man nicht sagen, weil das I an das männliche Geschlechtsteil erinnert. Die sagen dann, wenn die so unter sich sind, meine Mitfrau. Ja, das war als Spaß am Ende. Morgen sind wir nochmal da, dann gehen wir in die Sommerpause. Morgen 1 Uhr, Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Dann nicht zu einem speziellen Thema, sondern wir sind offen für alle eure Themen. Ihr könnt ganz einfach anrufen. Übrigens schon wie immer auch ab 0 Uhr unter unserer Telefonnummer 01805678111. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye. Freue mich auf morgen. Ciao.